In Texas wurde diese Musik aufgenommen. Wann genau, ist leider nicht überliefert, aber ich vermute mal irgendwann zwischen 1966 und 68. Beide Acts kamen aus Houston. Gerade eben war Satori zu hören, eine Ein-Mann-Band von Dennis Walkentin. Time Machine heißt die Nummer mit dem zischenden Phasing- oder Flanging-Effekt. Er entsteht, wenn ein und dasselbe Klangereignis von zwei Tonbandgeräten mit minimalen Zeitverschiebungen abgespielt wird. Später konnte dieser Effekt auch weniger aufwendig mit elektronischen Effektgeräten produziert werden. Solche Effekte gehörten seit Ichiku Park von den Small Faces zum Standardrepertoire psychedelischer Klangskulpturen. Vor Satori aus Houston gab es eine Band mit dem Namen A440. Sie kam auch aus Houston. Viel Erfolg hatte sie aber nicht, aber spannend finde ich diesen Garagenrock mit Birds Refrain trotzdem. Das Stück heißt Torture und genau was da so qualvoll ist, kann ich nicht verstehen, aber dafür flüstert eine verhallte Stimme den ganzen Song über den Titel des Songs Torture. Auch die One-Man-Band Satori war kein großer Ruhm beschieden, immerhin überlebten die beiden Stücke auf einem Sampler mit dem Titel Acid Visions, The Best of Texas Punk and Psychedelic. Die Platte erschien 1983 bei Vox Records. Hier sind die psychedelischen Sounds von der Westküste der USA anno 1967.